Zwei schwarze Männer graben ein Haus für dich. Von Hans-Joachim Alpers. Ich schaute hinein in meine kleine Welt, die aus einer Rasenfläche, einigen Blumenbeeten, Sträuchern, Büschen und einer hohen, dichten Hecke bestand. An diesem Morgen war Miriam, schon kurz nach dem Frühstück, mit dem Wagen in die Stadt gefahren, um Besorgungen zu machen. Sie hatte mir nicht erzählt, was sie erledigen wollte. Sie sprach nie über diese Dinge. Aber es musste sich um etwas Dringendes handeln. Für gewöhnlich verließ sie das Haus erst am Nachmittag, wenn keine Störungen mehr zu erwarten waren. Ich saß am Fenster und sah hinaus in den Garten, als der Wagen des Postboten in der Straßenkurve auftauchte. Moment bitte, ich komme gleich. Ja doch, ich komme, das geht nicht so schnell, wenn man im Rollstuhl sitzt. Es handelte sich um eine Sendung mit Zustellungsurkunde, die nur dem Adressaten selbst ausgehändigt werden darf. Die Begegnung mit dem Postboten machte mir bewusst, dass er außer Miriam der erste Mensch gewesen war, den ich seit einem halben Jahr leibhaftig zu Gesicht bekommen hatte. Und zugleich der erste Fremde, der mich im Rollstuhl erblickte. Ich erkannte, dass es nicht allein Miriam war, die mich von allem abschottete. Ich selbst hatte mich unbewusst versteckt und die Kontakte mit der Außenwelt abgebrochen. Die Ärzte im Krankenhaus, deren Diagnose nur ihre Ratlosigkeit über Art und Herkunft meiner Schwächeanfälle umschrieb, waren die letzten gewesen, denen ich mich gezeigt hatte. Und den Rollstuhl hatte Miriam erst später gekauft, als es nötig wurde. Der Postbote hatte mir einen dicken Umschlag ausgehändigt. Er enthielt einen Packen kleinerer Kuverts, die mit einer Schnur zusammengehalten wurden, deren Enden in einem roten Lackklumpen endeten, in den ein Gerichtssiegel eingeprägt war. Das oberste Kuvert war handschriftlich mit meinem Namen, meiner früheren Anschrift und dem Vermerk »persönlich« versehen. Außerdem trug es eine Briefmarke, die nicht abgestempelt war und mindestens zwei Portoerhöhungen hinter dem derzeitigen Niveau zurücklag. Statt des Poststempels wies ein anderer Stempel darauf hin, dass die Briefe behördlich geöffnet und wieder versiegelt worden waren. Ich blätterte alle Briefe durch, ohne die Schnur zu lösen, und stellte fest, dass jeder der Briefe in gleicher Weise an mich adressiert und frankiert war. Und die Post auch diese Briefmarken nicht entwertet hatte. Ein Absender war nicht angegeben, aber die Handschrift auf den Kuverts kam mir vertraut vor, obwohl ich sie im Moment nicht zuordnen konnte. Dem Bündel war ein Schreiben beigefügt. Amtsgericht Torstedt, von den Justizbehörden zur Weiterleitung freigegeben. Aktenzeichen AZ, Johann, so weiter. Sehr geehrter Herr Wielander, Sie erhalten in der Anlage insgesamt 7 an Sie adressierte Briefe, die behördlich geöffnet und im Zuge polizeilicher Ermittlungen überprüft wurden. Nach Rücksprache mit dem Leiter der polizeilichen Ermittlungen bin ich befugt, Ihnen folgenden Sachverhalt mitzuteilen. Die Briefe wurden am 22. Februar 1994 bei Erdarbeiten in Jesteburg gefunden. Sie befanden sich in einer Schutzfolie, die in der Kleidung eines bereits weitgehend in Verwesung übergegangenen Körpers männlichen Geschlechts untergebracht war. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem Toten um Patrick Florian Sievers handelt, geboren am 13. März 1949, dem auch ehedem das Grundstück gehörte, auf dem der Körper gefunden wurde. Der Tod desselbigen ist laut diesen Ermittlungen vor 5 Jahren eingetreten. Allem Anschein nach hat es sich um einen Unglücksfall gehandelt, denn es gibt Hinweise, dass zu jener Zeit auf dem Grundstück des Opfers Ausschachtungsarbeiten stattfanden. Besagte Sievers kam vermutlich bei einem durch Unachtsamkeit selbst verschuldeten Sturz zu Tode oder verlor zumindest die Besinnung, und das Vorhandensein seines Körpers wurde beim Verschluss der Aushubgrube offensichtlich nicht bemerkt. Aus den Briefen ergeben sich Anzeichen von Verfolgungswahn und geistiger Verwirrung. Der ermittelnde Polizeibeamte wird sich deshalb in den nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über den geistigen Zustand des zu Tode gekommenen, der offensichtlich mit Ihnen befreundet war, zu befragen. Hochachtungsvoll. Gezeichnet Schröder, Justizangestellte. Ich ließ den Brief sinken und spürte meinen Puls rasen. Nur mühsam gelang es mir, meiner inneren Erregung Herr zu werden. Patrick war also tot. Ich hatte es geahnt, es befürchten müssen, aber die Gewissheit war dennoch ein Schock. Mich schauderte bei dem Gedanken, dass man ihn am Ende tatsächlich lebendig begraben hatte. Ich hoffe, du warst sofort und auf der Stelle tot, mein Freund. Ein anderer Gedanke wäre einfach zu schrecklich. Ich lehnte mich in meinem Rollstuhl zurück und schloss die Augen. Mit den Jahren gehen die Freunde. Einer nach dem anderen, dachte ich. Bis zuletzt keiner mehr bleibt. Oder man selbst den Abschied einreicht. Sentimentaler Quatsch. Wir waren Jugendfreunde gewesen, hatten die gleichen Schulen besucht und später die gleichen Fächer an der gleichen Universität belegt. Die Freundschaft hatte über Jahrzehnte hinweg gehalten. Der Kontakt riss erst ab, als wir beide Ende 20 waren und die Stadt verließen. Aber durch einen Zufall, Jahre später, hatten wir uns wiedergesehen, ausgerechnet in einer Zirkusvorstellung. Patrick saß direkt hinter mir und ich erkannte ihn an seinem Lachen, das laut und herzlich und ungemein ansteckend war. Danach sahen wir uns eine Zeit lang wieder regelmäßig, bis unsere Wege erneut in verschiedene Richtungen führten. Aber wir hielten Verbindung. Wir wechselten Briefe regelmäßig, alle 8 bis 10 Wochen. Eines Tages, vor 5 Jahren, blieb seine Antwort auf meinen Brief aus. Ich wartete einige Wochen, durchbrach schließlich das Ritual und schrieb erneut. Mein Brief kam zurück mit dem Vermerk, Empfänger unbekannt verzogen. Ich gebe zu, dass Patrick unvermutet abtauchen mich damals gekränkt hat. Trotzdem hätte ich vermutlich versucht, seine neue Adresse oder sonst etwas über sein Schicksal in Erfahrung zu bringen, aber ungefähr zu jener Zeit lernte ich Miriam kennen und hatte eine Weile anderes im Kopf, als einen Kontakt wieder anzuknüpfen, der schließlich nicht durch meine Schuld abgerissen war. 7 Briefe eines Toten, offenbar geschrieben in den wenigen Wochen, die zwischen meinen beiden letzten Briefen an ihn gelegen hatten. Eines der Kuverts enthielt zusätzlich ein Stück Karton mit einer Todesanzeige, die ich jedoch ganz bewusst nicht weiter beachtete und wieder in das Kuvert steckte. Ich war überzeugt davon, dass sich einer der Briefe darauf bezog und wollte sie erst dann betrachten, wenn der Brief an der Reihe war. Ich nahm den ersten Brief und begann zu lesen. 13. Juli 1989. Lieber Christoph, zum ersten Mal schreibe ich dir heute einen Brief, ohne mir dessen ganz sicher zu sein, ihn auch wirklich an dich abzusenden. Zu seltsam ist das, was ich erlebt habe, und vielleicht auch noch viel zu frisch, um es zu beurteilen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dir anvertrauen möchte oder ob ich mich einfach nur einem Blatt Papier offenbaren will, um dabei selbst meine Gedanken zu ordnen. Ich weiß auch gar nicht so recht, wo ich beginnen soll. Ich nehme seltsame Dinge wahr, merkwürdige Erscheinungen und Geräusche. Obszönes Flüstern, knarrende Stufen, als trieben Geister oder irgendwelche teuflischen Gesellen ihr Unwesen. Aber das alles ist so wenig greifbar. Eher ein Flickenteppich von eigenartigen, vielleicht auch nur zufälligen Begebenheiten. Es steckt natürlich etwas Reales dahinter. Du kennst meine Einstellung gegenüber solchen Erscheinungen, aber es beunruhigt mich trotzdem. Vielleicht beginne ich besser mit den Ratten. Ja, natürlich, notwendigerweise mit den Ratten. Wir haben Ratten im Haus. Nicht eine Ratte, sondern Dutzende von Ratten. Sie sind im Keller und in den Zwischenwänden. Und manchmal wagen sie sich sogar nach oben. Man hört sie überall trippeln, im Keller, in den Zwischenwänden. Aber sie lassen sich nur ganz selten sehen. Selbst wenn ich mich zur Kellertür pirsche, um diese dann plötzlich aufzureißen, sehe ich höchstens noch einen langen, nackten, hässlichen Schwanz irgendwo verschwinden. Ich finde nicht einmal die Löcher, aus denen sie gekommen sind. Mehrmals habe ich mich im Keller auf die Lauer gelegt, bewaffnet mit einer Schaufel und einer Taschenlampe, habe das Licht ausgemacht und mich so leise wie möglich verhalten. Sie ließen sich nicht blicken, ob ich nun eine Stunde oder zwei dort unten hockte. Aber sobald ich den Keller verlassen habe, höre ich wieder das Trippeln der vielen Füße auf dem Estrich. Anna behauptet, die Ratten nicht zu hören und hat mich für verrückt erklärt. Und das ist viel schlimmer und seltsamer als die Anwesenheit der Ratten. Christoph, du weißt, wie sehr ich diese Frau einmal geliebt habe. Gewiss, unsere Liebe ist längst nur noch ein Fragment. Auch das habe ich dir mehr als einmal geschrieben. Aber dass diese Frau die Ratten leugnet, macht mir Angst. Sie weiß nämlich, dass Ratten im Haus sind, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe den Eindruck, dass diese widerlichen Kreaturen für sie nichts anderes als eine willkommene Gelegenheit darstellen, sich über mich lustig zu machen. Mehr noch, sie benutzt die Ratten, um mich gegenüber anderen als Hasenfuß und Spinner hinzustellen. Zuerst hat sie versucht, mich mit allen Mitteln davon abzuhalten, einen Kammerjäger zu beauftragen, das Ungeziefer zu vertreiben. Dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen, änderte sie ihre Meinung. »Wenn du unbedingt aller Welt beweisen musst, dass du Wahnvorstellungen hast«, sagte sie, »dann sollst du dazu Gelegenheit haben.« Sie warf mir das Branchentelefonbuch hin, setzte sich in einen Sessel und hörte mit malitiösem Lächeln zu, wie ich eine Schädlingsbekämpfungsfirma damit beauftragte, das Haus von den Ratten zu befreien. Sie sprach kein Wort, auch später nicht. Aber sie lächelte immer zu. Was soll ich dir sagen? Die Firma schickte drei Männer, die in einem kleinen Transporter anrückten, das Haus auf den Kopf stellten, den Keller absuchten und dann erklärten, es gäbe hier keine Ratten. Ich weiß nicht, wie Anna es geschafft hat, die Männer zu bestechen, aber ich bin sicher, dass sie es getan hat. Ich weiß, was du jetzt denkst, Christoph. Sehr ehrlich, du glaubst, Anna hat recht, wenn sie behauptet, ich sei wahnsinnig geworden. Ich bin selbstkritisch genug, um diesen Gedanken nicht selbst in Erwägung gezogen zu haben. Aber es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, dass ich unter Wahnvorstellungen leide. Ich fühle mich in letzter Zeit physisch etwas schwach und gehe kaum noch aus dem Haus. Du weißt ja, dass ich finanziell unabhängig bin und nicht darauf angewiesen bin, einem Beruf nachzugehen. Habe ich dir eigentlich geschrieben, dass ich die Firma vor einem Monat verkauft habe? Es war ein plötzlicher Entschluss, aber letztlich eine richtige Sache, ein Akt der Selbstbefreiung. Wie auch immer. Ja, körperlich habe ich abgebaut, aber geistig bin ich so gesund wie eh und je. Ich höre gerade, dass Anna nach Hause gekommen ist und mache jetzt besser Schluss. Sie muss nicht wissen, dass ich dir von diesen Dingen schreibe. Dein Patrick. Ich ließ den Brief sinken, lehnte mich zurück und schloss die Augen. Ich war verwirrt. Betroffen, in der Tiefe meines Herzens entsetzt. Wie konnte Patrick so etwas schreiben? Wenn es zwischen uns jemals Auseinandersetzungen gegeben hatte, dann hatten sich diese unweigerlich an meinem Vorwurf entzündet, er betrachte die Welt zu nüchtern. Ihm fehle jenes Quäntchen Fantasie, um sich auf die Rätsel unseres Lebens einzulassen und sich ein Stückchen weit von ihnen davontragen zu lassen. Und jetzt kam mir Patrick, mein toter Freund, mit einer Spukgeschichte daher. Erst der zweite Brief machte mir den Ernst seiner Lage oder besser seines Zustandes klarer. 22. Juli 1989. Lieber Christoph, Anna, meine Lebensgefährtin, ist eine Hexe. Wenn du mir jetzt gegenüber säßest, würdest du wahrscheinlich die Stirn runzeln und mich darauf aufmerksam machen, dass ich ein Verräter an meinen eigenen Grundsätzen bin. Ja, ich weiß, ich habe stets gesagt, dass Hexerei und böse Geister dem Aberglauben angehören und nichts weiter als die untauglichen Versuche hilfloser Menschen waren, sich Naturphänomene zu erklären. Und weiß Gott, ich habe es nicht nur gesagt, sondern auch mit ganzer Seele geglaubt. Aber inzwischen weiß ich es besser und du als mein Freund kannst am ehesten ermessen, wie schwer es mir gefallen ist, mich in das gegnerische Lager zu stellen. Ich rede natürlich nicht von Hexen, die auf Besen durch die Luft reiten, sich in der Walpurgisnacht im Harz am Brocken versammeln und vom Teufel begatten lassen. Ich bestehe auch gar nicht auf dem Ausdruck Hexe. Aber ich behaupte, dass sich Anna mit einer dunklen Macht verbunden hat. Vielleicht stand sie schon immer im Bündnis mit dieser Macht, ohne dass mir diese Tatsache bewusst geworden ist. Was weiß ich eigentlich über diese Frau, die seit 5 Jahren mit mir zusammenlebt? Aus ihrer Vergangenheit hat sie stets ein Geheimnis gemacht. Und im Grunde ist sie vor 5 Jahren wie aus dem Nichts in dieser Stadt erschienen. Es hat mir damals geschmeichelt, dass sich eine so schöne Frau für mich interessierte, aber heute frage ich mich, ob es dafür nicht einen anderen Grund gab als die sogenannte Liebe auf den ersten Blick. Gehe ich dir zu weit mit meinen düsteren Gedanken und Vorwürfen? Dann lass dir berichten, was ich erlebt habe. Du erinnerst dich an die Ratten, die im Keller und in den Zwischenwänden des Hauses ihr Unwesen treiben. Inzwischen sind sie dreister geworden und huschen durch die Korridore, manchmal sogar durch die Zimmer. Sie laufen direkt vor Annas Augen quer durch den Raum, von einer Wand zur anderen, von der Tür zum Fenster und wieder zurück. Anna tut so, als würde sie nichts bemerken, aber sie lügt. Ich sehe, dass ihre Blicke den Ratten folgen und dass ihre Augen dabei böse glitzern. Natürlich streitet sie alles ab und kommt mir sofort wieder mit dem Gewäsch über Wahnvorstellungen. Aber das ist noch nicht alles. Einmal kam ich die Treppe herunter, ohne dass Anna mich hörte. Die Tür zum Wohnzimmer war weit geöffnet. Ich sah, dass Anna dort auf dem Teppich hockte, umringt von mindestens 1 Dutzend Ratten. Sie sprach leise auf die Ratten ein und benutzte dabei kehlige Laute einer Sprache, die ich noch nie zuvor gehört habe. Und die Ratten verharrten still vor ihr und lauschten ihren Worten. Dann muss ich eben der Geräusch gemacht haben. Anna blickte auf und die Ratten stoben auseinander. Im nächsten Moment erhob sich Anna und kam mir entgegen. Sie wirkte überhaupt nicht verlegen, sondern machte mir Vorwürfe. Ich würde im Haus herumschleichen und mich immer merkwürdiger benehmen. Lauernd fragte ich sie, was sie ihren Freunden erzählt habe, als sie bei ihnen auf dem Teppich saß. Sie lachte und sagte dann, ich sei ein armer, alter, sehr kranker Mann. Ich bin überzeugt davon, dass sie die Ratten ins Haus gerufen hat und dass diese ihren Befehlen folgen. In der Folklore einiger osteuropäischer Völker gibt es Geschichten über einen Rattenkönig oder auch eine Rattenkönigin, ein Wesen, das in der Lage ist, menschliche Gestalt anzunehmen. Ich habe früher darüber gelacht, aber heute bleibt mir das Lachen im Hals stecken. Ist Anna diese Königin der Ratten? Oder sind die Ratten diese Feinde des Menschen, die ihm die Pest gebracht haben, die in den Kloaken und Gräbern ihr Unwesen treiben, die natürlichen Verbündeten der bösen Mächte, denen sich Anna verschrieben hat? Ich frage mich, ob meine körperliche Schwäche etwas mit Anna zu tun hat. Ich schlafe schlecht und habe Albträume, in denen sich Anna wie ein Vampir über mich beugt und mir die Lebenskraft entzieht. Am Morgen fühle ich mich besonders kraftlos und ich habe den Verdacht, dass meine Träume die Wirklichkeit sind. Wenn wirklich wahr ist, was ich vermute, dann verfügt sie über eine Methode, mir allmählich die Seele aus dem Körper zu saugen. Noch wehre ich mich gegen diese Vorstellung, aber ich gebe zu, dass ich sie immer weniger von mir schieben kann. Dein Patrick. Christoph? Christoph, wo bist du? Hier steckst du also. Was hat dich ins Arbeitszimmer verschlagen? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als ich dich nicht am Fenster sitzen sah. Du übertreibst, wo hätte ich denn sonst sein können? Beim Jogging? Ich mag es nicht, wenn du sarkastisch bist. Du solltest über deine Krankheit keine Witze machen. Und ich finde es auch nicht nett, dass du dich über mich lustig machst, wenn ich mich um dich sorge. Ich wusste gar nicht, dass man mit 2 simplen Worten gleich Gott und die Welt beleidigen kann. Ich bin aber nicht Gott und die Welt, sondern deine Lebensgefährtin. Noch. Was soll das nun wieder heißen? Noch ist nichts weiter als ein vager Hinweis auf die Endlichkeit aller Wesen, aller Dinge und aller Umstände. Wenn man das Wort auf diese Art und Weise benutzt, steckt eine Absicht dahinter. Willst du mich etwa verlassen? Nein, das will ich nicht. Und selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht, wie dir sehr gut bekannt ist. Wenn du dich sorgst, dass ich dich verlassen könnte. Ich habe keinen Grund dafür. Das freut mich zu hören. Aber vielleicht musst du es gar nicht mehr so lange an der Seite eines Kranken aushalten. Lass das, Christopher. Selbstmitleid passt nicht zu dir. An einer unbekannten Krankheit zu leiden, heißt noch lange nicht, eine tödliche Krankheit zu haben. Können wir das Thema jetzt bitte abschließen? Wie war es in der Stadt? Hast du bekommen, was du haben wolltest? Wie? Ach, ja, natürlich. Ist die Post schon durch? Der Postbote kam vor einer halben Stunde. Ich musste ihm öffnen. Er musste natürlich ein bisschen warten. Post für uns? Was denn? Wenn er geklingelt hat, muss er ja etwas Größeres dabei... Nichts Größeres. Es war ein eingeschriebener Brief für mich. Für dich? Etwas Unangenehmes? Wie man es nimmt. Ein Freund, du kennst ihn nicht persönlich, ist bereits vor Jahren durch einen Unfall ums Leben gekommen und ich habe als eine Art Erbschaft ein paar Briefe erhalten, die an mich adressiert waren. Zeigst du sie mir? Später einmal. Ich möchte sie erst in aller Ruhe lesen und darüber nachdenken. Ich hoffe, du kannst es verstehen. Er war ein sehr guter Freund. Und es bewegt mich, die Briefe eines Toten zu lesen, den ich einmal sehr gut gekannt habe und mit dem mich viel verbunden hat. Ist das auch nicht so aufregend für dich? Du weißt, du bist geschwächt und ich lasse mir Zeit damit. Ein oder zwei Briefe pro Tag, nicht mehr. Du hast mir mal von einem sehr guten Freund erzählt, der Patrick hieß. Geht es um ihn? Ja, es handelt sich um Patrick. Warum hat man dir die Briefe erst jetzt, nach so vielen Jahren, geschickt? Seine Leiche wurde erst jetzt gefunden. Ich verstehe. Es tut mir leid. Schon gut. Du solltest diese Briefe nicht lesen, Christoph. Was soll das bringen? Lass die Vergangenheit ruhen. Ich bin es ihm schuldig. Unsinn. Überleg es dir nochmal, ja? Ich werde uns jetzt was zum Mittag machen. Ich weiß nicht, warum ich die Briefe zu verstecken versuchte, als Miriam aus der Stadt zurückkam. Genauso wenig weiß ich, warum ich ihr trotzdem doch davon erzählte. Der zweite Brief hatte mich wohl sehr aufgewühlt. Es konnte kein Zweifel mehr daran bestehen, dass Patrick krank gewesen war und dass sich die Entwicklung dieser Krankheit innerhalb einer einzigen Woche bedrohlich zugespitzt hatte. Ich wartete bis zum Abend. Erst als ich Mirjam mit einem Buch zurückgezogen hatte, sperrte ich die Schublade wieder auf und las Patricks dritten Brief. 4. August 1989. Lieber Christoph, ich bin überzeugt davon, dass Anna mit dem Teufel im Bunde ist und das Ziel verfolgt, mich in den Wahnsinn zu treiben. Die Ratten, von denen ich dir berichtet habe, dienen diesem Zweck. Aber neuerdings greift sie auch zu anderen abscheulichen Mitteln. In dem Essen, das sie mir serviert, befinden sich manchmal schreckliche, ekelhafte Dinge, wie Krötenköpfe, Spinnen und Kellerasseln, oft verborgen unter scheinbar ganz harmlosen Speisen. Ich bin nirgendwo sicher vor diesen Anschlägen und es hilft mir auch nicht, nur abgepackte und versiegelte Nahrung zu essen. Mit ihrer Hexenkraft gelingt es ihr, selbst diese Speisen zu infiltrieren. Beim ersten Mal, als ein Stück Leberwurst sich öffnete, um eine dicke Spinne daraus hervorkriechen zu lassen, habe ich aufgeschrien. Ein anderes Mal, als ich im Gulasch einen Krötenkopf entdeckte, habe ich mich übergeben. Als ich merkte, dass jede der Speisen im Hause verseucht ist, habe ich eine Weile überhaupt nichts mehr gegessen. Schließlich habe ich mich aus dem Hause geschleppt, als Anna sich in den oberen Räumen aufhielt. Etwa 200 Meter entfernt befindet sich ein Imbisswagen. Heißhungrig bestellte ich mir ein Mettbrötchen und dann... Es war in hohem Bogen gekommen. Ich hatte mir nur an einer Stelle die Jeans und einen Schuh bekleckert. Ich konnte nichts tun, aber ich musste hinsehen, als stünde ich unter hypnotischem Zwang. Ich suchte nach ihnen in dem Erbrochenen. Sie waren noch dort, aber sie bewegten sich nicht mehr. Gott sei Dank. Ich hoffte nur, dass keiner von ihnen im Magen geblieben war. Fast fluchtartig eilte ich davon. Aus den Augenwinkeln hatte ich noch einmal das Brötchen wahrgenommen. Der Belag sah ganz normal aus, aber ich wusste, dass dies eine Täuschung war. vorhin, als ich in das Brötchen gebissen hatte, war das anders gewesen. Sie hatten sich mir offenbart. Würmer, dicke, rote, schreckliche Würmer. Ein Versprechen. Das scheußliche Versprechen der Gruft. Ich frage mich, wie Anna es geschafft hat, mir das präparierte Brötchen unterzuschieben. Aber vermutlich ist es ganz einfach gewesen, zumindest dann, wenn sie mit dem dicken Mann vom Imbisswagen unter einer Decke steckt. Ich frage mich, ob es eine Verschwörung des Bösen gegen mich gibt und wie weit sie schon gediehen ist. Dein Patrick. Es war still im Haus. Miriam schien über ihrem Buch eingeschlafen zu sein, wie es ihr oft passierte. Ich dachte über Patrick nach. Diesen letzten Brief konnte ich nicht einschätzen. Ich wusste, wie empfindlich er gewesen war, was Speisen anging. Es war deshalb nur folgerichtig, dass sein kranker Geist ihn in diese Richtung lenkte. Aber warum hatte er mir die Szene am Imbiss so ausführlich geschildert? Bei allem Ekel schien er es beinahe genossen zu haben, die Erinnerung daran morbide auszukosten. Ich griff nach dem nächsten Brief, begann aber nicht zu lesen. Meine Gedanken schweiften ab. Ich musste an die Unterhaltung denken, die ich mit Miriam führte, als sie aus der Stadt zurückkehrte. Dialoge dieser Art waren an der Tagesordnung, und meistens endeten sie heftiger und unversöhnlicher als das Gespräch vorhin. Diese kleinen Spitzen zwischen uns, die gewollten und ungewollten Missverständnisse, der kompromisslose Kampf um Terrain, das fast genüssliche Herausstreichen von Gegensätzen, all das hatte es früher zwischen uns nicht gegeben. Woran mochte das liegen? Lag es an mir? Meine rätselhafte Krankheit machte mich unzufrieden und ich wurde unduldsam gegen mich und Miriam und die Welt. Dass ein solches Verhalten bei Miriam eine Gegenreaktion hervorrief, durfte mich nicht überraschen. Aber hatte sich nicht auch Miriam verändert? Vorher schon und unabhängig von meiner Krankheit und die dadurch veranlasste Änderung meines Verhaltens. Ich versuchte, diesen Gedanken so objektiv wie möglich zu prüfen und kam zu dem Ergebnis, dass sie sich in der Tat seit einiger Zeit ungewöhnlich verschlossen, wenn nicht sogar merkwürdig verhielt. Sie verließ das Haus, ohne mir wie früher zu sagen, wohin sie ging. Wenn ich danach fragte, bekam ich ausweichende oder aggressive Antworten. Nachts hörte ich manchmal, wenn ich selbst nicht schlafen konnte, wie sie aufstand und stundenlang im Haus umherwanderte und dabei merkwürdige Geräusche verursachte. Oft hörte ich sie undeutlich etwas murmeln. Und ich glaubte auch, fremde Stimmen zu vernehmen, obwohl es mir nie gelang, ein einziges klares Wort zu verstehen. Einmal meinte ich sogar, Miriam lustvoll stöhnen zu hören. Aber vielleicht hatte meine Fantasie mir auch nur einen Streich gespielt. Aber selbst wenn mich meine Ohren nicht getäuscht hatten, durfte ich ihr denn einen Vorwurf machen, wenn sie einem Trieb folgte, den ich seit Monaten nicht mehr befriedigt hatte? Der Gedanke allerdings, dass meine Fantasie mich nicht genarrt hatte und nachts tatsächlich Fremde im Haus waren und sich mit Miriam vergnügten, saß wie ein glühender Nagel in meiner Seele und vergiftete meine Gefühle. Ich fragte mich, ob es am Ende nicht die beiden Briefe meines Freundes gewesen waren, die sich in meine Gedanken gebohrt und das Gift gegen Miriam freigesetzt hatten. Was immer Patrick mir zu berichten hatte und wie groß der Anspruch eines toten Freundes sein mochte, über den Tod hinaus mit seinen letzten Gedanken Gehör zu finden, dieser Abschiedsgruß aus der kühlen Gruft durfte nicht zu einem Würgegriff für mich selbst werden. Ich entschloss mich, die Lektüre der restlichen Briefe auf den nächsten Morgen zu verschieben, verschloss alle Unterlagen im Schreibtisch und läutete Miriam, damit sie mich zu Bett brachte. Ich schlief in dieser Nacht noch unruhiger als sonst, träumte schwer, vernahm Geräusche, von denen ich nicht wusste, ob ich sie den Träumen oder der Wirklichkeit zuordnen sollte. Und glaubte sogar, jene Ratten fiepen und rascheln zu hören, von denen Patrick in seinem Brief berichtet hatte. Am nächsten Morgen fühlte ich mich müde und zerschlagen, kraftlos und ausgelaugt, was für meinen Körper wie meine Seele galt. Ich saß nur still in meinem Rollstuhl und starrte in die Luft. Erst am Nachmittag, als Miriam in die Stadt gefahren war, setzte ich mich wieder an meinen Schreibtisch und wollte die Schublade aufsperren. Ich erstarrte. Die Schublade war unverschlossen, obwohl ich mich zu erinnern meinte, sie am Abend verschlossen zu haben. Auch schienen mir die Briefe anders und weiter hinten zu liegen, als es meiner Erinnerung entsprach. Sollte Miriam die Neugier so sehr geplagt haben, dass sie mir in der Nacht den Schlüssel stahl und die Briefe las? Oder entsprang auch dieser Verdacht gegen sie meinen kranken Gefühlen, die sich in möglicherweise haltlosen Spekulationen gegen Miriam richteten? Ich versuchte, Abstand zu gewinnen, was mir nach einer Zeit auch gelang, und las den vierten Brief meines Freundes. 7. August 1989. Lieber Christoph, meine Gedanken drehen sich in meinem Kreise. Ich werde mit der Situation nicht fertig und zugleich habe ich Angst davor, andere um Hilfe zu bitten, weil ich weiß, dass mir ohnehin niemand helfen kann. Ich habe es aufgegeben, Anna nachzuspionieren und versuche, ihr im Gegenteil aus dem Weg zu gehen. Meistens sitze ich hier oben in meinem Arbeitszimmer, grüble und warte, ohne zu wissen, worauf ich warte. Oberflächlich betrachtet hat sich meine Situation gebessert. Ich habe mich gezwungen, das Problem als psychisches Phänomen zu betrachten, ohne es deshalb als mein psychisches Problem anzunehmen. Aber die Ratten haben mich noch niemals gebissen, mir keinen wirklichen Schaden zugefügt. Und die Spinnen, Käfer und Würmer in meiner Nahrung. Also gut, ich habe mich entschlossen, sie einfach zu ignorieren. Man stirbt nicht daran. Und Anna ist schließlich das Gleiche wie ich. Ich schließe die Augen und stopfe mir in den Mund, was Anna mir vorsetzt. Und trotz allem, was vorgekommen ist, trotz der vielen Streitigkeiten und Demütigungen, trotz Hass und Feindschaft, trotz allem, was ich ihr unterstelle, zu Recht oder zu Unrecht, ein Leben ohne sie kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Verrückt, aber wahr. Dein Patrick. Über Patricks Schicksal, das vor 5 Jahren besiegelt wurde, konnte ich mir keine Illusionen machen. 10. August 1989. Lieber Christoph, Anna hat einen Fehler begangen. Endlich kann ich beweisen, dass ich nicht von Wahnvorstellungen verfolgt werde, sondern dass dieses Weib es darauf anlegt, mir meine Gesundheit zu rauben. Als ich heute die Post sortierte, stach mir das schwarz umrandete Kuvert natürlich sofort ins Auge. Eine Todesanzeige oder eine Beileidskarte? Die Sendung war an Anna adressiert. Ich registrierte dies mit einer gewissen Erleichterung. Obwohl ich niemanden zu kennen glaubte, dem Anna verbunden war und dessen Tod mich betroffen gemacht hätte, war beim Anblick der Karte spontan Unruhe in mir aufgestiegen. Ein Absender war nicht angegeben. Das Kuvert war nicht zugeklebt. Ich öffnete es und nahm die darin befindliche Doppelkarte heraus. Auf der Außenseite befand sich ein schlichtes Kreuz. Ich schlug die Karte auf und erstarrte, als ich den Text las. Es gefiel dem dunklen Herrn der unendlichen Schmerzen, meinen über alles gehassten Lebensgefährten, Patrick Florian Sievers, 13.03.49 bis 14.08.89, zu sich zu nehmen. Anna Maria Todenbrink. Die Beisetzung hat mit stiller Freude stattgefunden. Als ich das las, wollte mir fast das Herz stehen bleiben und vielleicht war es das, was sie beabsichtigt hatte. Sie hat es absichtlich so eingerichtet, dass mir die Post übergeben wurde und das Kuvert nicht zugeklebt war. Sie wusste, dass ich mir eine an sie adressierte Beileidskarte ansehen würde. Ich werde Anna zur Rede stellen, womit sie sicherlich auch rechnet. Aber dieses Mal drehe ich den Spieß um. Wenn sie einen Beweis von mir fordert, werde ich ihr nicht die Karte geben, sondern vorgeben, sie zerrissen und in der Toilette heruntergespielt zu haben. Mag sie mich ruhig verhöhnen und von Halluzinationen reden. Ich verhindere damit, dass sie die Karte an sich nimmt und behält. Denn das, darauf möchte ich wetten, gehört zu ihrem Plan. Stattdessen sende ich dir die Karte, lieber Christoph, damit du dich selbst von der Wahrheit überzeugen kannst. Dein Patrick. Als ich den Brief las, fiel mir sofort das Stück Karton ein, das ich beim Öffnen der Briefe entdeckt und wieder in das Kuvert gesteckt hatte. Konnte es jedoch nicht finden. Ich schaute noch einmal alle Unterlagen durch, auch diesmal erfolglos. Und plötzlich erkannte ich, dass die Anzeige an sich weniger wichtig war als die Tatsache, dass sie verschwunden war. Ich hatte ein Stück Karton mit einer schwarz umrahmten Anzeige vorgefunden. Und jetzt war dieser Karton verschwunden. Ich hatte auch die Schublade abgeschlossen und sie vorhin geöffnet vorgefunden. Miriam. Ich musste die Wahrheit herausfinden. Ich bewegte meinen Rollstuhl den Korridor entlang zu Miriams Zimmer. Es war unverschlossen. Ich sah mich um. Niemals zuvor hatte ich in Miriams Sachen herumgestöbert. Und ich hatte Hemmungen, es jetzt zu tun. Immerhin wusste ich durch zufällige Beobachtungen, dass sie ihre privatesten Dinge in einem kleinen Koffer aufbewahrte. Er befand sich unter dem Bett, wie ich wusste, zum Glück nahe genug, dass ich ihn greifen konnte, als ich mich von überbeugte. Er war unverschlossen. Es blieb mir erspart, ihre Papiere durchzustöbern. Die Anzeige war als letzte in den Koffer gewandert und lag oben auf. Ich berührte sie nicht einmal, sondern las sie durch, den aufgeklappten Koffer auf den Knien. Die Anzeige entsprach dem Text in Patricks Brief nur zur Hälfte. Es handelte sich um eine Blankovorlage, in die weder Namen noch Geburts- oder Sterbedaten eingesetzt waren. Armer Patrick, dachte ich. Wie immer du an diesen abscheulichen Text gekommen bist. Dein kranker Geist hat dir Dinge vorgegaukelt, die nicht vorhanden waren. Was suchst du in meinen Privatsachen? Es tut mir leid. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Es tut mir aufrichtig leid, aber ich bereue es nicht. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Setze mich nicht auf die Anklagebank, Miriam. Du warst es, die als Erste einen Vertrauensbruch begangen und die Briefe meines Freundes gelesen hat. Warum hast du die Todesanzeige an dich genommen? Weil ich nicht wollte, dass das Gift dieses Wahnsinnigen dir schadet. Ja, ich gebe zu, es war nicht richtig, die Briefe zu lesen. Und die Anzeige mitzunehmen, kommt mir nachträglich sogar albern vor. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich mir davon erhoffte. Vielleicht dachte ich, der fehlende angebliche Beweis würde dich davon überzeugen, dass dieser Patrick geisteskrank war. Ich hätte stattdessen lieber alle Briefe nehmen und vernichten sollen. Dazu hast du kein Recht. So wenig wie du ein Recht hattest, an meinen Schreibtisch zu gehen. Denkst du vielleicht, ich habe nicht bemerkt, wie diese Briefe dich verändert haben? Denkst du, ich schaue in Ruhe zu, wie du dich in die kranke Fantasie deines toten Freundes verstrickst, ohne den geringsten Versuch zu unternehmen, mit mir darüber zu reden? Wenn du mir helfen wolltest, hast du den denkbar schlechtesten Weg dafür gewählt. Ich war wütend und zugleich unsicher, wer von uns beiden recht hatte. In einem Versuch, mich vor mir selbst zu verteidigen, suchte ich in ihren Worten nach Hinweisen, dass sie nicht aus Liebe, sondern aus anderen Motiven gehandelt hatte. Merkwürdig erschien in der Tat, dass sie nicht alle Briefe vernichtet hatte. Andererseits dachte ich, konnte sie ja nicht wissen, dass ich die restlichen zwei noch gar nicht gelesen hatte. Sie zu vernichten ergab nur einen Sinn, wenn sie mich von den Informationen in diesen Briefen ausschließen wollte. Ich fuhr mit dem Rollstuhl zurück in mein Zimmer und machte mich sofort an die Lektüre des nächsten Briefes. Miriam machte keine Anstalten, mich daran zu hindern. 12. August 1989. Lieber Christoph, ich habe Angst. Wahrscheinlich wirst du diesen Brief so wenig zu lesen bekommen wie die anderen, die ich bis heute nicht abgeschickt habe. Anna hat mich nicht aus den Augen gelassen und ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Haus zu verlassen. Ich will dir schreiben, was ich bis eben getan habe, bis zu dem Moment, als ich damit begann, diesen Brief zu schreiben. Ich stand am Fenster hinter der Gardine und schaute hinüber zu einer Stelle im Garten. Sie befindet sich hinter dem Fliederbusch, der gerade in voller weißer Blüte steht, aber vor den beiden Tannen, deren Zweige fast verdorrt sind. Nur an den Spitzen sprießen frische, blassgrüne Nadeln. Ziemlich genau in der Mitte zwischen dem Busch und den Tannen liegt ein kleiner Hügel aus frischem Erdreich, das Gras der Wiese bedeckend. Ich weiß, warum es die Mitte ist. Der Grund erscheint mir einfach und einsichtig. Dort ist das Graben am einfachsten. Es stören keine Wurzeln. Ich weiß sogar, warum Sie mit dem Graben aufgehört haben. Sie wollen mich quälen. Sie wollen, dass ich zusehe. Jeden Spatenstich mitzähle. Es soll nicht zu schnell gehen. Sie haben Pausen eingeplant. Sie wollen mich quälen. Ich soll hinausgehen, wenn Sie fortgegangen sind, und abschätzen, ob das Loch schon tief genug ist. Oh ja, genau das ist Ihre Absicht. Wahrscheinlich haben Sie sich in der Nähe versteckt und beobachten mich, wenn ich vor dem Loch stehe. Diese grässlichen Kerle. Sie sind beide in Schwarz gekleidet und haben stechende Augen. Sie schauen oft von der Arbeit auf, starren zu mir herüber, blicken genau auf die Stelle, wo ich hinter der Gardine kauere. Du fragst, was diese Männer in meinem Garten treiben und warum ich nicht die Polizei rufe, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Mein Freund, diese schwarz gekleideten Kerle sind gerissen. Sie geben sich keine Blöße, solange ein anderer in der Nähe ist. Dann gleichen sie ganz normalen Arbeitern, die eine Grube ausheben, sich dabei vielleicht ein bisschen viel Zeit lassen. Aber wer hat nicht schon einmal als Fußgänger oder Autofahrer Straßen- oder Erdarbeiter beobachtet, die sich auf ihren Spaten stützen oder im Zeitlupentempo von einem Ort zum anderen gehen, ohne etwas zu bewegen, als gehöre ihnen alle Zeit der Welt? Und natürlich wird ihnen niemand unterstellen, nur deshalb langsam zu arbeiten, um den Mann zu quälen, dessen Grab sie schaufeln. Angeblich haben sie die Erlaubnis, in meinem Garten ein Loch zu graben. So sehr ich auch davon überzeugt bin, dass es einzig und allein Anna war, die sie gerufen hat und denen sie ihre angeblichen Befugnisse verdanken. Hört sich das anders an, wenn man die Männer selbst fragt? Sie behaupten, einen Auftrag der Post zu besitzen. Angeblich führt ein Telefonkabel mitten durch unseren Garten und dieses Kabel soll genau an der Stelle, die ich dir vorhin geschildert habe, mit einem neuen Verteilerkasten verbunden werden. Oder so ähnlich. Angeblich bin ich laut irgendeinem Gesetz verpflichtet, diese Arbeiten im Interesse des Allgemeinwohls zu dulden. Das wenigstens sagte Anna, als die Männer eintrafen und zu graben begannen. Nachmittags habe ich bei der Post angerufen. Dort wurde natürlich alles bestätigt. Aber ich glaube nicht, dass ich wirklich mit der Post verbunden war. Das ist alles von langer Hand vorbereitet. Und wen immer ich auch vom Haus aus anwähle, ich lande bei Helfershelfern, die in das Komplott verwickelt sind. Ich kann dir das beweisen. Ich habe noch am selben Nachmittag die Polizei angerufen und meine Beobachtungen mitgeteilt. Der Beamte, oder doch wohl besser der Komplize meiner Gefährtin, hörte anfangs höflich zu, verfiel dann jedoch in einen jovialen, kumpelhaften Ton und sagte, es sei richtig, ihm davon zu erzählen, und er würde alles Nötige veranlassen. Er sprach mit mir, wie wenn man mit einem Idioten spricht, den man beruhigen will. Ich würde gern mein Testament ändern. Aber ich bringe im Moment nicht die Kraft auf, mich mit dem Notar in dieser Sache auseinanderzusetzen. Wer weiß, ob nicht auch er mit Anna unter einer Decke steckt und meine Anstrengungen zunichte machen würde. Aber zurück zu den schwarzen Männern. Erinnerst du dich an Karl Wilhelm Salice Contessa, der in der Tradition von E.T.A. Hoffmann schrieb, in Anspielung auf diesen, dem Literatenclub der Serapionsbrüder angehörte und zur schwarzen Romantik gezählt wird? Als wir beide noch Studenten waren, hast du mir einmal ein Buch von ihm geliehen. Zwei schwarze Männer graben ein Haus für dich, schreibt er in einer seiner Geschichten. Ich glaube, es war die Geschichte Der Instinkt. Dieses Zitat geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das sind sie, die schwarzen Männer. Und sie graben ein Haus für mich. Sie graben und graben. Und ich kann nur warten. Christoph, ich habe Angst. Dein Patrick. Obwohl alles längst Vergangenheit ist, habe ich mir beim Lesen immer wieder gewünscht, dir in deinem Elend helfen zu können, Patrick. Wer ahnt schon, dass aus einer Gedichtzeile, die für den Text nicht einmal von großer Bedeutung ist, Jahrzehnte später ein bedrohliches Fantasiegebilde entstehen kann? In einem hilflosen Versuch, mich an die Fakten zu klammern, griff ich zum Telefonhörer. Ich wollte die Sachbearbeiterin im Amtsgericht anrufen. Sie hatte in ihrem Begleitbrief Ausschachtungsarbeiten erwähnt. Und ich wollte sie fragen, ob es sich dabei um Arbeiten der Post gehandelt hatte. Das Telefon war tot. Ich bewegte den Rollstuhl zur Anschlussdose des Telefons. Das Kabel war eingestöpselt und ich konnte auch sonst nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich begab mich wieder an den Schreibtisch, steckte den verbliebenen letzten Brief in die Hosentasche und rollte auf den Flur hinaus, wo sich ein weiteres Telefon befand. Auch hier war die Leitung gestört. Miriam war aus ihrem Zimmer getreten und sah mir stumm zu. Das Telefon funktioniert nicht. Wen wolltest du denn anrufen? Das ist doch unwichtig. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Das Telefon... funktioniert nicht, ja. Ich habe es gehört und im Übrigen schon selbst bemerkt. Ich hätte es dir längst gesagt, aber ich wollte dich bei deiner Lieblingslektüre nicht stören. Miriam, wir sollten uns über die ganze Angelegenheit aussprechen. Das hat ja wohl Zeit, oder? Ich fahre jetzt zur nächsten Telefonzelle und rufe von dort den Störungsdienst an. Bis später. Ich versuchte mir einzureden, dass eine Leitungsstörung etwas ganz Normales ist, das hin und wieder vorkommt. Aber ich konnte ein Gefühl des Unbehagens nicht unterdrücken. Mein Gott, ich hatte das Telefon seit Tagen nicht mehr benutzt und ausgerechnet in dem Moment, wo ich einen für meinen Seelenfrieden wichtigen Anruf tätigen wollte, wurde mir das unmöglich gemacht. Ein eigenartiger Zufall. An den Rollstuhl gefesselt, Meilen von anderen Nachbarn entfernt, war ein funktionierendes Telefon meine einzige Chance, Hilfe herbeizurufen, wenn mir eine Gefahr drohte. Zumindest dann, wenn Miriam nicht im Hause war. Oder gerade dann, wenn Miriam im Hause war. Ich rief mich zur Ordnung. Aber es gab nur einen Weg, die Gespenster zu verjagen. Ich musste mich ihnen stellen, indem ich Patricks letzten Brief las. 14. August 1989. Lieber Christoph, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann ist er jetzt für mich erbracht. Diese Männer... Es ist schrecklich und gegen alles gerichtet, was ich jemals geglaubt und empfunden habe. Heute ist der dritte Tag, an dem sie im Garten gearbeitet haben, und das Loch scheint für ihre Zwecke tief genug zu sein. Der Erdhaufen neben dem Loch lässt mich erschaudern. Was die schwarzen Männer gegraben haben, ist kein Loch für Telefonleitungen, sondern eine Gruft für einen Menschen. Und dann geschah es. Und ich schwöre dir, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Die Sonne stand noch am Himmel, ohne mich in das zu blenden, und ich hatte keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich war und bin Herr meiner selbst. Lass dir also berichten, was ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte gesehen habe. Plötzlich flogen zwei Schaufeln und eine Picke in hohem Bogen aus dem Loch. Dann stiegen die Männer daraus hervor, erst der eine, dann der andere. Ich nehme an, der erste, der auftauchte, war auf die Schultern des anderen geklettert. Er zog sich mit den Armen aus der Gruft, kniete dann nieder, langte mit einem Arm nach unten und bot seinem Komplizen Halt. Schließlich standen die beiden am Rande der Gruft und starrten hinab. Sie grinsten einander zu. Der eine klopfte dem anderen auf die Schultern. Mir war in diesem Moment klar, dass sie ihre Arbeit abgeschlossen hatten. Das Haus war für den Einzug bereit. Ich fragte mich, ob sie es wagen würden, mich am helllichten Tag zu packen und in die Gruft zu werfen. Ich wollte mich schon nach einer geeigneten Waffe umschauen, aber dann... Die Männer schmolzen vor meinen Augen zusammen. Im ersten Moment dachte ich, sie würden in die Erde einsinken, als sei der Garten plötzlich ein Morast. Aber dann erkannte ich, dass sie sich auf schreckliche Art veränderten, während sie dem Boden entgegensanken. Die schwarzen Anzüge blähten sich auf und wurden struppig wie ein räudiges Fell. Die Gesichtszüge verzerrten sich auf eine entsetzliche Art. Kleine, böse Augen, fliehende Stirn, die sich mit Fell bedeckte. Eine lange, spitze Schnauze. Fast gleichzeitig beugten sie sich nach vorn, ließen sich auf die Hände nieder, die zu dünnen Pfoten geworden waren. Nichts an ihnen erinnerte mehr an einen Menschen. Kleidung und Haut waren zu schwarzem Fell geworden. Die Körper waren insgesamt geschrumpft und schrumpften weiter. Sie waren etwa so groß wie Schäferhunde. Aber sie waren keine Schäferhunde, sondern schäferhundgroße, fette, mordgierige, schreckliche Ratten. Sie schrumpften immer noch, bis sie etwa 60 Zentimeter lang waren. Dann huschten sie in die Büsche davon und ich konnte sie nicht mehr entdecken. Die Verwandlung und die Schrumpfung mögen zusammen etwa 2 oder 3 Minuten gedauert haben. Genau kann ich es nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass dies eine Rolle spielt. Mein Gott, es waren Ratten. Die schwarzen Männer waren Ratten. Ratten hatten mir ein Haus in die Erde gegraben. Du kannst dir sicher mein Entsetzen vorstellen. Wie gelähmt stand ich am Fenster und starrte in den Garten, unfähig zu einem klaren Gedanken, ganz im bösen Bann meiner schrecklichen Angst. Mein Freund, ich habe mich entschlossen, auf die Hoffnung zu setzen, dass sie es nicht wagen werden, mich vor Einbruch der Nacht in mein neues Haus zu bringen. Ich werde die Zeit nutzen. Zum einen schreibe ich dir diesen Brief und dieses Mal werde ich nicht zögern, ihn zusammen mit den anderen zum Briefkasten zu bringen. Mag mir der Weg auch noch so schwer werden, ich weiß, ich werde es schaffen. Noch etwas, mein Freund. Anna kennt deinen Namen und deine Adresse und weiß, dass du mein bester Freund bist. Vielleicht ahnt sie, dass ich dir meine Erlebnisse geschildert habe. Vielleicht hält sie dich schon längst für informiert. Oder sie sucht ganz einfach nur nach einem neuen Opfer. Da wir einander in allem so ähnlich sind, würde sie dir gewiss gefallen. Anna ist eine äußerst attraktive und intelligente Frau. Oder versteht sich zumindest darauf, diesen Eindruck zu erwecken. Sie könnte mit dir ein ähnlich leichtes Spiel haben wie mit mir. In letzter Zeit hat sie sich auffällig oft nach dir erkundigt, sehr gewarnt. Ich habe durch einen Zufall entdeckt, dass sie zwei weitere Ausweise besitzt. Der eine lautet auf Jutta Breden, der andere auf Miriam Kaminski. Ich kann nur wiederholen, sei gewarnt. Aber jetzt will ich schließen und sofort aufbrechen. Vielleicht, und das ist die Hoffnung, an die ich mich klammere, werden wir in einigen Wochen bei einer guten Flasche Wein zusammensitzen und gemeinsam diese Briefe dem Feuer übergeben. Dein Patrick. Miriam ist vor einer Stunde zurückgekehrt. Sie sagte, die Telekom würde Leute schicken, um die Störung zu beheben. Sie sah auf Patricks Brief, der noch in meinem Schoß lag. Ihr Gesicht verzog sich zu einem eigenartigen, beinahe geringschätzigen Lächeln. Ehe sie sich wortlos abwandte und im oberen Stockwerk des Hauses zu schaffen machte. Vor 20 Minuten sind die Leute von der Telekom eingetroffen. Es waren zwei Männer in schwarzen Overalls. Miriam öffnete ihnen, lächelte ihnen zu und tuschelte mit ihnen. Ohne sich die Mühe zu machen, die Leitungen zu überprüfen, erklärten die Männer, der Fehler müsse am Verteiler vor dem Haus aufgetreten sein. Sie waren gut ausgerüstet und hatten im Nu Spaten und Pickel von ihrem vor dem Haus parkenden Fahrzeug herbeigetragen und begannen im Garten in Sichtweite des Wohnzimmerfensters zu graben. Ich sitze hinter der Gardine und schaue ihnen zu. Die Grube, die sie ausheben, wird sehr tief sein. Von den schwarzen Männern, die darin arbeiten, sind nur noch die Oberkörper zu sehen. Niemand kann mir einreden, dass Verteilerkästen für Telefonleitungen sich so weit vom Haus entfernt und obendrein so tief unter der Erde befinden. Niemand. Zwei schwarze Männer graben ein Haus für dich. Hörspiel von Hans-Joachim Alpers. Die Rollen und ihre Sprecher waren Wielander, Hermann Treusch, Patrick, Peter Fricke und Miriam, Martina Esser. Ton und Schnitt Karl-Heinz Stoll und Birgit Schilling. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1995. Am nächsten Samstag stellen wir Ihnen den ältesten Kriminalfall vor, der je an dieser Stelle verhandelt wurde. Er ist im alten Rom angesiedelt, im Jahr 79 nach Christus. Der Kaufmannssohn Markus wird beschuldigt, seinen Stiefbruder Lucius aus Eifersucht vergiftet zu haben. Vor dem Tribunal enthüllt Markus' Verteidiger Lykos, welch trickreiches Ränkespiel hinter der Mordtat steckt. Die Wölfe.